Ey, war nicht geplant, dass ich hier wieder stehe. War nicht geplant, dass wir uns nie wieder sehen. War nicht geplant, so früh von Liebe zu reden. Ich lass es sein und red mir ein, es wäre alles okay. Doch fuck it, nein. Ich bin schon wieder am Marsch und du hast wirklich keine Ahnung, wie verrückt es mich macht. Manchmal bilde ich mir kurz ein, du wärst immer noch da. So gefickt davon, als wär das hier die Kippe danach. Und ich red so viel von gestern. Doch was ich heute weiß, ist fuck. Das war nicht geplant. Schau mich noch einmal an und sag, was haben wir getan? Vielleicht versteh ich's irgendwann. Wir waren noch so schön, eigentlich schön. Doch sowas Schönes werd ich nie wiedersehen. War nicht geplant, dass wir gewinnen oder so. War nicht geplant, doch wir haben beide verloren. Jeder Song von Billy macht es nur noch schlimmer, verdammt. Bitte sag mir, dass das auch irgendwas mit dir macht. Das Leben hat gesagt, wir hätten nichts zu verlieren. Doch wir beide hatten uns und haben genau das riskiert. Es war nicht deine Schuld, nein, ich such den Fehler bei mir. Jetzt schreibe ich jede Nacht einen Song und alle handeln von dir. Fuck, das war nicht geplant. Schau mich noch einmal an und sag, was haben wir getan? Vielleicht versteh ich's irgendwann. Wir waren noch so schön, eigentlich schön. Doch sowas Schönes werd ich nie wiedersehen. Falsche Zeit und falscher Ort, doch wir waren wenigstens mal dort. Zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja, ja, ja. Falsche Zeit und falscher Ort, doch wir waren wenigstens mal dort. Zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja, ja. Fuck, das war nicht geplant. Schau mich noch einmal an und sag, was haben wir getan? Vielleicht versteh ich's irgendwann. Wir waren noch so schön, eigentlich schön. Wir waren noch so schön, eigentlich schön. Doch sowas Schönes werd ich nie wiedersehen.